Es ist 18 Uhr. Hellweg Radio. Die Nachrichten. Mit Thorsten Adolfs. Guten Abend. Israel ist bereit zu einer Feuerpause. Für täglich 4 Stunden soll es ab morgen im nördlichen Gazastreifen keine Angriffe gegen die Hamas-Terroristen geben. Von wann bis wann genau die Waffen in den humanitären Pausen schweigen, soll nach Angaben des Weißen Hauses in Washington mehrere Stunden vorher angekündigt werden. Weitere Infos aus den USA von Tina Eck. Die USA hatten unermüdlich daran gearbeitet, Israel zu überzeugen, humanitäre Feuerpausen zu gewähren. Für die beiden Regierungen ist der Konflikt eine Gratwanderung. Zwar wird Israel von den USA uneingeschränkt unterstützt, aber die Regierung kann nicht die Augen vor dem unmenschlichen Leid der Zivilbevölkerung in Gaza verschließen. Das könnte Biden auch im Wahlkampf zum Verhängnis werden. Die pro-palästinensischen Proteste hier in den USA werden lauter und häufiger. Eine generelle Waffenruhe lehnt die beiden Regierungen ab. Nächste Woche sollen die Tarifgespräche zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL weitergehen. Man strebe eine Lösung am Verhandlungstisch an, so der Konzern, der heute ein erstes Angebot vorgelegt hat. Auf die Forderung der GDL, die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden zu senken, ist die Bahn nicht eingegangen. Es heißt, das sei nicht machbar. Die GDL wies das erste Angebot zurück. Gewerkschaftschef Wieselski sagte, die Bahn biete zu wenig bei einer zu langen Laufzeit. Das sei am Ende des Tages nicht ausreichend. Noch immer kämpfen 74 Kommunen mit den Folgen eines Hackerangriffs auf den Dienstleister Südwestfalen IT. Das Unternehmen, die Kommunen und die Polizei wollen mit den Hackern aber nicht verhandeln und auch kein Lösegeld zahlen. Das steht in einem vertraulichen Bericht des Innenministeriums an den Landtag. Demnach steckt eine Hackergruppe hinter dem Angriff, die sich Akira nennt. Sie soll die Server von Südwestfalen IT verschlüsselt und eine Nachricht hinterlassen haben, dass man Kontakt im Darknet aufnehmen solle. Die Gruppe soll eine der aktivsten kriminellen Vereinigungen im Bereich Interneterpressung sein. Wann die betroffenen Systeme wieder laufen, ist noch unklar. Der Schüler, der in Offenburg von einem Mitschüler angeschossen wurde, ist an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Tatverdächtige, ein Deutscher, wurde festgenommen. Nach Angaben der Ermittler liegt das Motiv wohl im persönlichen Bereich. Von einer Amoktat werde explizit nicht gesprochen, heißt es von der Polizei. In der Europa League kann Bayer Leverkusen heute Abend unter Umständen schon das Achtelfinale klarmachen. Die Werkself muss in Aserbaidschan bei Karabakh Akdam antreten. Danny Hoppe hat den Ausblick. Das Hinspiel vor 2 Wochen in Leverkusen war eine klare Angelegenheit. Mit 5:1 wurde Karabakh abgefertigt. Auf eine ähnliche Gala hoffen die Fans auch heute. Und die Leverkusener sind weiter bärenstark, in der Bundesliga weiter Spitzenreiter und momentan einzig ernstzunehmender Bayern-Konkurrent. Und auch in der Europa League wurden bisher alle Spiele gewonnen. Am Gruppensieg zweifelt eigentlich keiner mehr. Auch der SC Freiburg will in seiner Gruppe den ersten Platz verteidigen. Es geht zu Hause gegen Baka Topola. Das Hinspiel in Serbien wurde mit 3:1 gewonnen. Außerdem spielt Eintracht Frankfurt in der Conference League noch in Helsinki. Soweit die Meldungen mit Thorsten Adolfs. Das Wetter. Es ist windig in NRW. Zum Abend immer mehr Wolken, die Regen, zum Teil auch Gewitter bringen. 10 Grad. Heute Nacht geht's runter bis auf 6 Grad. Ja, morgen am Freitag sieht's auch nicht besser aus. Regenschauer und wenig Sonne. Am Samstag kann's in höheren Lagen sogar Schneeschauer geben. NRW Verkehr. Hier steht ihr mindestens 12 Minuten im Stau A1. Dortmund, Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen West 2 Kilometer. Kommen 13 Minuten obendrauf. Eine Viertelstunde plus auf der A3 Frankfurt-Oberhausen zwischen 3 Köln-Holmar und Kreuz Leverkusen 10 Kilometer. Dann die A3 Köln-Oberhausen zwischen Kreuz Breitscheide und Oberhausen-Lierich 5 Kilometer plus eine Viertelstunde. Auch eine Viertelstunde mehr auf der A30 Bad Oeynhausen-Rheine zwischen Kreuz Osnabrück-Süd und Hasbergen-Gaste 6 Kilometer. Dann die 40 Dortmund-Essen zwischen Bochum-Werne und Bochum-Ruhr-Stadion 3 Kilometer plus 16 Minuten. A43 Wuppertal-Recklinghausen zwischen Kreuz Bochum und Kreuz Herne 6 Kilometer plus 22 Minuten. Die 46 Düsseldorf-Wuppertal zwischen Sonnbonner Kreuz und Wuppertal-Barmen 6 Kilometer plus 13 Minuten. Und die A57 Köln-Krefeld zwischen Dormagen und Kreuz Neuss-West 3 Kilometer. Hier kommt eine Viertelstunde für euch obendrauf. Hellweg Radio am Abend. Mit Stefan Kaiser. Morgen feiern wir einen tollen Geburtstag. Der Computervirus oder das Computervirus, es geht ja breit, es wird morgen 40 Jahre alt. Und weil wir uns da alle so drüber freuen, fahren wir gleich schon mal ein bisschen vor. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstagabend. Das ist Tate McRae, She's All I Wanna Be. Gleich auch noch Bon Jovi und Pink haben wir auch noch. 5:05. I want a girl with a small waist and a perfect smile. Someone who's out every weekday in her dad's new car. You tell me I shouldn't stress out, say it's not that hard. But I just got a feeling there's Radio. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I'm so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand. Just remember, you're the one thing I can't keep enough of. So I'll tell you something. This could be us, because I had the time of my life. Nothing But Thieves, Something On My Mind. Wir spielen die Hits im besten Mix. Hellweg Radio. Hellweg Radio. I'm not interested in loving somebody or sleeping midway through the night. Hey, don't wanna cut down through the obvious highlights. You've gone too long unsatisfied. How does it feel when you lie awake? Ignore the ache, just to get through. So klingt zu Hause. Neues Material von Purple Disco Machine und Duke Dumont und Nothing But Thieves. Something on my mind. Heute, am Donnerstag, haben wir wieder Träume wahr werden lassen. Es ging um Reisen und E-Bikes. Das sind verdammt teure Angelegenheiten, nicht wahr? Hellweg Radio. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Fangen wir an mit Jana. Nach 7 Jahren geht's nämlich für Jana zum ersten Mal wieder in den Urlaub, denn sie hat gerade 10.000 Euro bei uns hier im Geldregen gewonnen. Ja, und Jana weiß auch schon, wo es hingehen soll. Ich würde diesmal tatsächlich die Malediven vorschweben. Schön Meer, Sandstrand, warme Temperaturen. Traumhaft, die Malediven. Ja, und auch Andreas kann sich bald einen lang ersehnten Wunsch erfüllen. Er hat heute 800 Euro eingesackt und steckt das in ein E-Bike, damit seine Frau ihm nicht immer davon fährt. Die hat nämlich schon eins. Ja, wir waren jetzt im Sommer an der See und da wurde es schon schwierig mit dem Gegenwind, ja. Ja, und wenn ihr auch noch einen Wunsch habt für Weihnachten, für eure Family oder einfach was für euch selbst, dann habt ihr morgen wieder die Chance, Geld auf euch runterregnen zu lassen. Bis 10 Uhr sind garantiert in einer Runde 5.000 Euro drin. Versucht euer Glück, ruft dazu einfach die 01379 36 5000 an. Die landesweite Geldregen-Hotline. Ein Anruf kostet 50 Cent aus allen deutschen Netzen. Mitmachen könnt ihr, wenn ihr über 18 seid. Und die Teilnahmebedingungen findet ihr auf unserer Homepage. Hellweg Radio. Hellweg Radio. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. This ain't a song for the broken hearted. My life is now or never. I ain't gonna live forever. gute Beginn für dich mit Gänsehaut? Kitzle deine Nerven mit Audible und Thrillern, die dich verfolgen werden. Höre die Audible Original-Serie Der Rattenfänger, Sebastian Fitzeks neuesten Bestseller Die Einladung oder Stephen Kings Holly. Nur bei Audible. Jetzt kostenlos testen. Macht gut, was euch gut tut. Jetzt bei Bauhaus die stimmungsvoll leuchtenden Gartensteckersterne mit energiesparenden warmweißen LEDs und einer Höhe von 45 cm zur festlichen Dekoration von Garten oder Balkon. Jeder Stecker mit 6 LEDs im 5er-Set auch online erhältlich für nur 12,95 Euro. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Megawoche bei Domino's. Jede Pizza in Größe Classic bei Abholung nur 4,99 Euro. Nur in teilnehmenden Stores. Jetzt schnell bestellen auf dominos.de. Energiewende in den eigenen vier Wänden? Mit Vattenfall haben Sie das Zeug dazu. Wir bieten Ihnen Energielösungen, die zu Ihnen passen und sind in NRW mit unseren HandwerkerInnen exklusiv für Sie vor Ort. Lassen Sie sich kostenlos beraten zu Ihrer individuellen Heizungssituation oder erhalten Sie exklusive Kostenvorteile auf Solarprodukte. Jetzt mehr erfahren unter vattenfall.de/energiewende. Der Black Week Sale im Laminat-Depot. Preise so unfassbar tief, dass dir schwarz vor Augen wird. Bis zum 28. November. Laminat-Vinylböden-Parkett bei sofortiger Mitnahme. Bis zu 50% sparen. Der Black Week Sale im Laminat-Depot. 15 Mal in NRW und online auf laminatdepot.de. Das Laminat-Depot. Fußleisten und Dämmung immer kostenlos dazu. Jetzt mit Vattenfall kostenlos beraten lassen. Auf Wärmepumpe setzen oder Ihre aktuelle Heizung optimieren? Unsere 150 kompetenten HandwerkerInnen in NRW beraten Sie gleich vor Ort. Vattenfall.de/Energiewende. Hellweg Radio. So klingt zu Hause. Nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado. Ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, a su salud bebiendo. Mientras me quede aliento, mientras me quede aliento. Solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo. Romper este silencio, romper este silencio. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Can't seem to let go of all that's behind me. You're like an old ghost that just won't let go of me. You're in my blood, in my heart, you stay. Sometimes I forget what you did to me. How can someone be my poison and my remedy? You're in my blood, in my heart, you stay. Got your footprints on me, from my head to my toes. All your marks on my chest leave a glimmer of hope. No, I don't know, yeah. I feel it in my head. On me, from my head to my toes, all your marks on my chest leave a glimmer of hope. No, I don't know. I feel it in my head. Es ist 6:30. Radio. Die Nachrichten. Mit Hanna Reinke, schönen guten Abend. Die erste Verhandlungsrunde zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL ist wie erwartet ohne Einigung zu Ende gegangen. Nach Angaben der Bahn sollen die Gespräche aber in der nächsten Woche weitergehen. Um die Wirtschaft zu entlasten, soll in mehreren Bereichen die Stromsteuer gesenkt werden. Darauf hat sich die Bundesregierung geeinigt. Vor allem Firmen aus dem produzierenden Gewerbe sollen so in den nächsten beiden Jahren entlastet werden. Und jetzt die Nachrichten für den Kreis Soest. In Lippstadt wird gleich der Reichspogromnacht vor genau 85 Jahren gedacht. Damals war die Lippstädter Synagoge in Brand gesteckt, jüdische Einrichtung verwüstet und jüdische Mitbürger misshandelt und verschleppt worden. Diesen Tag nutzt die Stadt Lippstadt, um auf das heutige Leid der Juden in Israel aufmerksam zu machen. Für die kommenden Tage wird das Rathaus in den Farben der israelischen Flagge angestrahlt. In einer halben Stunde sind alle Lippstädterinnen und Lippstädter dazu aufgerufen, auf den Rathausplatz zu kommen und gemeinsam für eine friedliche, offene und tolerante Gesellschaft einzustehen. Wenn sich jetzt nichts tut, dann kriegen wir ein riesiges Problem, das sagt eine Elterninitiative der Dedinghäuser Grundschule. Gemeinsam haben sie eine Petition für das Leerschwimmbecken in Lippstadt-Dedinghausen ins Leben gerufen. Eine Sanierung sei dringend notwendig, sonst könnte das Bad langfristig nicht mehr betrieben werden, das sagt Katrin Mintert, sie ist stellvertretende Vorsitzende der Schulpflegschaft in Dedinghausen. Also es ist natürlich so, dass dadurch, dass eben in den letzten Jahren da höchstens mal eine Reparatur stattgefunden hat, dass die Technik dringend einer Sanierung bedarf, beziehungsweise dass auch Reparaturen zukünftig anfallen werden, dass also eine grundlegende Investition notwendig sein wird, damit das Leerschwimmbecken weiter betrieben werden kann. Also es gibt gar keine Alternative im Moment. Das Cabriolet ist voll und wenn Dedinghausen geschlossen werden sollte, dann fallen alle diese Kurse weg. Innerhalb einer Woche haben schon knapp 1000 Personen an der Online-Petition teilgenommen. Ein Link und alle weiteren Infos findet ihr auf hellwegradio.de. Sie versuchen, euch unter Druck zu setzen und euch einen anderen Energieanbieter aufzuquatschen. In Werl sind aktuell offenbar sogenannte Drückerkolonnen unterwegs. Davor waren die Stadtwerke, denn die aufdringlichen Werbetreibenden geben sich als deren Mitarbeitenden aus. Tatsächlich haben die Werler Stadtwerke aber nichts mit diesen Menschen zu tun, betonen sie. Die Stadtwerke raten dringend dazu, keine übereilten Haustürverträge abzuschließen und keine persönlichen Daten herauszugeben. Und das waren die Nachrichten mit Hanna Reinke. Das Hellweg-Radio-Wetter. Ja, wir haben einen bewölkten Abend bei uns im Kreis Soest. Immer wieder ziehen leider auch einzelne Schauer durch. Das Ganze dann mit Temperaturen um die 9 Grad in Lippstadt und Bad Sassendorf. Auch morgen geht's durchwachsen weiter und es kann immer wieder Regen geben. Die Temperaturen erreichen wie heute so ungefähr 10 bis 11 Grad. Hier ist der schnellste Verkehrsservice zwischen Lippe und Möhne. Aktuell werden uns keine Staus oder Störungen gemeldet. Staus und Blitzer, die meldet ihr aber wie immer kostenlos unter der 0800 377 8080 oder per WhatsApp. Ich wünsche euch eine gute Fahrt und einen schönen Abend. Hellweg Radio am Abend. Feierabend. 18:36. In einem halben Jahr startet die EM 2024 und bei dieser Europameisterschaft, ja, sollen wir Fans neben dem Fußball auch anderweitig begeistert werden und das, wie es scheint, von Ed Sheeran, der das Spektakel in München mit einem Mega-Konzert eröffnen soll. Noch ist nichts offiziell bestätigt, aber die Gerüchteküche brodelt schon heftigst. Ja, bis zum Juni 24 haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann spielen wir den Sheeran einfach jetzt schon mal, wenn ihr nichts dagegen habt. Hier ist er mit Icy Fire. Schönen Abend. Hellweg Radio. So klingt zu Hause. Ich bin Stefan Kaiser. Oh, miss the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. This is to end in fire, then we shall all burn together.

Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal. Liegt auf den Straßen, trage mit Stolz die Fahne. Ex den allerletzten Schluck, wo sind die letzten Tage? Frag ich den Taxifahrer und er fragt mich, was ich will nicht einschlafen. Ich will ein Fußabdruck von mir stärker als die Zeit. Und ich sage dir, kein anderer Fuß passt da noch ein. Also bitte setz mich nicht zu Hause ab allein. Sie soll sehen. Ja, wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal Viertel vor sieben. Hellweg Radio. Das Computervirus wird 40 Jahre alt. Wenn wir ganz genau sind, ist der Geburtstag erst morgen. Das ist der Albtraum aller, die sich auf pikanten Seiten im Netz rumtreiben oder unbekannte Mail-Anhänger aufgemacht haben. Kollege Joschka Heinemann, der schwört zu Hause auf sein Antivirenprogramm. Aber wir sind hier ein höflicher Radiosender und gratulieren trotzdem. 40 Jahre Computervirus. Leute, glaubt mir, ich wollte da echt gründlich recherchieren und mir selbst so ein Ding auf den Firmenrechner laden. Aber woher? Also wenn ich das Wort Computervirus bei Google eintippe, wo man ja alles im Internet findet, dann finde ich nur Artikel über Computerviren. Und bei YouTube finde ich nur Content-Creator, die sich bewusst Viren aus dem Darknet kaufen, um dann damit ihre Laptops zu schrotten. Oh nein, also der Laptop wird übel heiß. Ich glaube, es zerschießt gerade komplett alles. Keine gute Idee. Und im Darknet einkaufen sowieso nicht. Also bleiben wir doch lieber bei der Theorie. Fred Conan ist der Vater des Computervirus. Ein IT-Student, der am 10. November 1983 den Code auf einem Seminar vorgestellt hat, nachdem er 8 Stunden daran geschrieben hat. Ein Code, der sich selbst vervielfältigt, wie ein echter Virus. Ihm brachte das den Doktortitel ein und Hackern eine sichere Einnahmequelle. Einer der berühmtesten Schädlinge im Internet hat es sogar in die Nachrichten geschafft, die sogenannte I Love You Mail. Was wie ein verheißungsvoller Liebesbrief aussah, war in Wirklichkeit ein Programm, was sich über Outlook exponentiell verbreitet hat, Firmen, Banken und Behörden in die Knie zwang und einen Schaden von 10 Milliarden Dollar verursacht hat. Wurde angeblich übrigens auch von einem Studenten entwickelt. Sag mal, was machen die alle? Aktuell bei Hackern und Cyberkriminellen angesagt, die Clob Ransomware. Sie verschlüsselt sensible Daten des PCs so lange, bis wir ein Lösegeld bezahlt haben. Wer davon betroffen wurde, sollte sofort die Polizei einschalten. Ansonsten gilt das, was immer gilt. Keine fremden Mails oder Anhänge öffnen und Antivirensoftware und Betriebssystem aktuell halten. Wir wissen es doch alle. Wie kann das dann also sein, dass Viren dann doch noch sich Oh, da ist gerade ein Link reingekommen. Was? Ich habe 1 Million Euro und ein Einhorn gewonnen? Ja, Wahnsinn. Ich muss hier nur meine E-Mail. Strong beliefs. My love has got no fame. He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. One more and more people. people just want more and more freedom and love. What is looking for? Want more and more. People just want more and more freedom and love. What is looking for? Free from desire. Mind and senses purify it. Free from desire. We'll be right back. Kraftvoll, sportlich, voll elektrisch. Das ist der Audi Q4 e-tron. Ab jetzt mit mehr Reichweite, umfangreicheren Produktfeatures und zu attraktiven Konditionen verfügbar. Der Audi Q4 e-tron. Elektrisierend in jedem Detail. Audi. Vorsprung durch Technik. Festival bei Roller. Neue Schnäppchen sofort sichern. Erhalte zu ausgewählten Küchen einen Siemens Geschirrspüler kostenlos im Wert von über 800 Euro. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Alle Infos im Markt, online und in der Roller-App. Vom Kleingedruckten bis zur Kinoleinwand. Sieh alle Details nah oder fern mit deiner individuellen Gleitsichtbrille von Fielmann. Schon ab 69 Euro. Buche jetzt einen Termin auf fielmann.de/termine. Deine Brille? Fielmann. Vierfach sparen bei Netto. Diese Woche Clarkies Pistazien. Die 300 Gramm Packung immer Discount günstig. Und mit 13% Aktionsrabatt 3,29 Euro. Plus Netto-App-Coupon. Diese Woche nur 2,99 Euro. Dazu 20 Zusatzpunkte mit der Deutschlandcard. Du willst vierfach sparen? Dann geh doch zu Netto. Also am Samstag müssen wir Lina zum Reiten bringen, Tim zum Kindergeburtstag, danach mit Fluffy zum Tierarzt und dann müssen wir alle wieder einsammeln und... Oh, so viel? Der Citroën EC4 bietet bis zu 420 Kilometer Reichweite. Jetzt mit Citroën Energy Strom für bis zu 5000 Freikilometer sichern. Damit packen wir das locker, Schatz. Der vollelektrische Citroën EC4, jetzt ab 199 Euro im Monat. Entspannung inklusive. Citroën. Wochen-Special bei Galeria. Diese Woche sensationelle 20% auf alle Schuhe sowie Jacken und Accessoires für die ganze Familie. Aber nur bis Samstag. Wochen-Special jetzt in deiner Galeria und auf galeria.de. Geiler Look. Vollgepackt mit Technologie und Fahrspaß. Yes, auf Kurse. Kann ich den Opel Corsa für 169 Euro im Monat ohne Anzahlung leasen? Yes, auf Kurse. Und kriege ich für die gleiche Rate auch den Corsa Electric? Yes. Wirklich nur 169 Euro? Yes. Mehr auf opel.de. Dieser Winter wird zauberhaft. Hol dir die schönsten Momente aus 100 Jahren Disney mit dem einzigartigen Rewe-Sammelalbum. Pro 15 Euro Einkaufswert gibt's ein Disney-Sticker-Päckchen gratis. Rewe, dein Markt. Psst, das hört sich gut an. Die Peugeot Löwentage. Voll elektrisch weiterkommen. Erlebe nachhaltigen Fahrspaß mit dem Gewinner des Goldenen Lenkrades 2023, dem neuen Peugeot e2008. Schon ab 199 Euro monatlich leasen, inklusive Wallbox. Peugeot. Mega-Woche bei Domino's. Jede Pizza in Größe Classic bei Abholung nur 4,99 Euro. Nur in teilnehmenden Stores. Jetzt schnell bestellen auf dominos.de. Jetzt auf die linke Spur wechseln, dann nehmen Sie die Ausfahrt. Links, links. Sie haben den Wechsel verpasst. Die Route wird neu berechnet. Wechseln Sie rechtzeitig. Kommen Sie bis 30.11. zu Deutschlands Top-Kfz-Versicherung. Mit ausgezeichneten Leistungen und den fairsten Preisen. Noch heute Vergleichsangebot auf huck.de einholen. Huck Coburg. Aus Tradition günstig. Der DeLonghi Kaffeevollautomat von Otto. Wetten, dass der Keks nicht untergeht? Bei dem Milchschaum sicher nicht. Perfekter Milchschaum auf Knopfdruck. Feinporig, cremig und langanhaltend bis zum letzten Schluck. Der DeLonghi Kaffeevollautomat mit patentiertem Latte-Crema-Milchsystem. Nur 379,99 Euro inklusive hochwertigen Kaffeebohnen und Pflegeset. Jetzt bei Otto. Penny. Diese Woche deutsche Karotten. 2 Kilo nur 1 Euro. Und Nescafé Gold. 200 Gramm nur 6,99 mit Gratistasse. Erstmal zu Penny. Gute Entscheidungen brauchen Zeit. Hyundai gibt sie dir. Bestelle bis zum 31. Dezember den IONIQ 6, Gewinner des Goldenen Lenkrads 2023, den IONIQ 5 oder den neuen Hyundai Kona Elektro. Und sichere dir den vollen Umweltbonus von 6.750 Euro. Erfahre ausgezeichnete Elektromobilität bei deinem Hyundai-Partner. Dem Weihnachtsbraten ist egal, ob du brav warst. Sicher dir die Chance auf Millionen geile Preise. Monopoly bei McDonald's. Alles auf Meckes Nacken. Ba-da-ba-ba-ba. Ha! Nur für registrierte App-User sind Teil dem Restaurants. Vom Kleingedruckten bis zur Kinoleinwand. Sieh alle Details nah oder fern. Mit deiner individuellen Gleitsichtbrille von Fielmann. Schon ab 69 Euro. Buche jetzt einen Termin auf fielmann.de/termine. Deine Brille? Fielmann. Hey, wir sind Bibi und Tina. Und wir freuen uns riesig, euch bald wieder live zu sehen mit unserem Musical Bibi und Tina, die außerirdische Hitparade. Und wir kommen auch in eure Stadt und bringen all unsere Hits mit. Natürlich wieder mit einer spannenden Geschichte. Wir freuen uns auf euch. Tickets und alle Tourdaten auf bibiundtina-live.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Genau. Genießt den Abend mit eurem Lieblingsradio. Hellweg Radio. Hellweg Radio. Wir spielen die Hits im besten Mix. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. Myself, but only you know how to, yeah.